schrieb dir dieses Lied, weil mir was auf der Zunge liegt, was ich schon länger sagen wollte. Es geht hier eigentlich nur um sowas wie Einschätzung und was ich so von dir halte. Deine Kindheit war eher schlecht und mal im Ernst, das merkt man bei dir auch gleich. Und schon seit geraumer Zeit machst du die Beine breit für jeden, der Interesse zeigt. Weil deine Selbsteinschätzung nicht der Wahrheit entspricht, werde ich dir nun gerne sagen, was du wirklich für mich bist. Du bist das größte Stückchen Scheiße, der Dreck unter meinem Schuh. Halt endlich die Fresse, laber richtig zu. Du bist die Königin der Nutten, ich bereue schon die Tage, die ich sinnlos mit dir verschwendet habe. Kannst du mir verraten, worauf du wartest? Auf einen Hidden Track vielleicht? Da muss ich dich enttäuschen, wir haben leider nur 10 Lieder und es sind echte Ideen ausgegangen. Jetzt guck doch nicht so traurig, mein Gott. Jedes Album geht mal zu Ende und so auch dieses und jetzt hör auf mit diesem Blick. Na komm, na gut. Das war's.